St. Philippus begann einen Krieg dann und wann gegen Klatsch und Geschwatz der Leute. Jedes lieblose Wort rief er schwirrt immerfort wie ein Gift, Pfeil und Suchtbeute. Für die Frau, die als Plaudertasche bekannt, hat er schlau ein Rezept gefunden. Liebe Frau, nun vertrau meinem Rat, du genau, was ich sag, so wirst du gesunden. Der Wind, der weht die Feder weit über Feld und Hag, doch weiter fliegen Worte, Worte, Worte, weil sie gar so leicht gesagt, fliegen sie von Ort zu Orte und bis hin zum jüngsten Tag. Lauf und Kauf, Lauf und Kauf, dir ein Huhn auf den Wochenmarkt. Da drüben. Rupf und Zupf, Rupf und Zupf, es und nun lass die Federn von Wind zerstieben. Eine Woche voran und das Glatzschmaul begann wieder schmutzige Wäsche zu waschen. Doch St. Philipp befahl, nun versuch doch einmal, alle Federn wieder zu erhaschen. Der Wind die Feder weit über Feld und Hag, doch weiter fliegen, Worte, Worte, Worte, weil sie gar so leicht gesagt, fliegen sie von Ort zu Ort und bis hin zum jüngsten. Bitte, bitte, sagte sie, diese Mühe lohnt sich nie, denn der Wind blies sie durch alle Gassen. Umso mehr, sagte er, ist es schwer, hinterher böse Worte wieder einzufassen. Macht es solch eine Kuh, jede Schwätzernatur, die des achten Gebotes spottet. Gibt es großes Geschrei und bald kaum mehr ein Ei, denn das Haus nun wäre aus. Gerottet.